Ein wichtiger Abend für uns, Gentlemen. Ein wichtiger Abend für uns, Gentlemen. Sind alle bereit? Sie sehen erschöpft aus. Sie sollten Urlaub nehmen, wenn es hier richtig ist. Das haben Sie sich verdient. Ich weiß nicht, ob Urlaub oder der Art meiner Erschöpfung wirklich hält. Jeder braucht irgendwann Urlaub. Sogar wir.